ein Bild. Wir haben hier eigentlich keine Demokratie, sondern das ist pure Fassade und es herrschen eigentlich Eliten und diese Eliten haben eigene Interessen und die sind nicht die des Volkes und die Medien sind mehr oder weniger nichts anderes als Handlanger dieser Eliten. Also es gibt da wirklich diese ganz grundsätzliche Ablehnung und die eint, abgesehen von der Auflösung rechts und links, das ist einer der Punkte, die all diese Akteure eint, die ich genannt habe. Zu dem Netzwerkgedanken gehört natürlich, und der ist unter dem Aspekt Mehrung des Erfolges ja auch sehr vielversprechend, dass man einfach sagt, es sind profilierte einzelne Akteure, die ihr Profil auch erhalten. Aber es gibt eben auch eine Einheit. So kann ich, wenn ich jetzt in Gänze auf diese Leute sehe, kann man schon feststellen, leistungsfähiges Medienangebot und Ansprache von einem sehr breiten Publikum, das eben von links bis rechts ist. Was wäre das Problematische an diesem Netzwerk? Ich finde problematisch, dass hinter dieser strikten Ablehnung oder Einstellung zu dieser repräsentativen Demokratie hier, das halte ich politisch schon für problematisch, weil man ja eben feststellen muss, dass diese Thesen ein nennenswertes Publikum finden. Also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn Ken Jebsen Videos macht, dann haben sie da sozusagen, gibt es Klickraten unter 50.000, gibt es gar nicht. Und vor kurzem hat er eine Gesprächsrunde gemacht, die er zum ersten Mal gemacht hat. Also nicht nur ein Video, wo er eine Person interviewt, so eine klassische, in dem Sinne, Talkrunde. Da haben inzwischen, glaube ich, innerhalb also von wenigen Wochen über 400.000 Leute angeklickt. Jetzt kann man immer sagen, gut, das ist kostenlos. Ich weiß ja auch gar nicht, wie viele Leute, die anklicken, das wie intensiv anschauen. Also man darf das jetzt, oder ich darf das auch nicht übertreiben, aber es ist A, nennenswert. Eine andere Zahl, das Kompaktmagazin hat nach Angaben des Chefredakteurs, und denen vertraue ich in dem Fall, inzwischen eine verkaufte Auflage von 30.000 Exemplaren. Das ist in der heutigen Medienwelt, ist es durchaus eine Leistung, die registriert werden muss. Also es gibt da vielleicht seit 2010 Akteure, die Angebote aufbauen der unterschiedlichsten Art. Die wachsen, die sind erstmal stabil, also das heißt, es geht nicht um Eintagsfliegen. Also Kompakt macht inzwischen auch ein Internet-TV-Magazin regelmäßig, alle 14 Tage, glaube ich. Es werden Jahreskongresse gemacht, wo teilweise auch prominente Politiker, also ehemalige Politiker auftreten, muss man hinzusagen. Also wissen Sie, wenn Sie da drauf schauen, es ist das Moment der Stabilität und eher des Wachstums vor allen Dingen, was das Interesse des Publikums anbetrifft. Was hat denn der klassische Journalismus, um mal das Wort Mainstream-Medien zu vermeiden, falsch gemacht, dass solche Angebote reüssieren? Also ich denke, dass wirklich ein Teil der Attraktivität dieser Akteure, die für sich arbeiten, aber immer wieder nach Bedarf und Interesse eben zusammen, dass die ihre Attraktivität daher haben, dass der klassische Journalismus und die prägenden Massenmedien zu schnell und zu rigide bestimmte Positionen und Meinungen ausgrenzen. Also ich spreche jetzt ein eher unkompliziertes Thema an, aber ich denke, wenn man recht schnell dabei ist, und das war in den vergangenen Jahren so, dass man also grundsätzliche Eurokritiker, die jetzt nicht nur am Detail kritisieren, sondern die wirklich sagen, das hätte man nie einführen dürfen und man hätte sozusagen bei der D-Mark, also bei der alten Währung bleiben sollen, wenn man die recht schnell als, ja, das einfach Nationalismus als Beispiel bezichtigt und einfach sagt, mit der Position beschäftige ich mich schon gar nicht, das sind Vorgestrige und so weiter und so fort. Ein zweites Beispiel, das, wenn ich es anspreche, selber merke, dass ich es sozusagen für problematisch halte, aber das ist auch das Thema 9/11, das Attentat in New York. Das halte ich übrigens, abgesehen von der Euro-Frage, für fast ein identitätsstiftendes zusätzliches Thema, wo diese Netzwerke, die sich bis heute intensiv mit diesem Thema beschäftigen, also stimmt die offizielle Version ja oder nein oder waren das Aktionen von Geheimdiensten etc., es gibt einfach einen Teil der Bevölkerung, die da ein hohes Misstrauen hat und dieses Misstrauen sozusagen wird umgewidmet in Interesse für diese Akteure, die dieses Thema bis heute aufgreifen. Also zu harte Ausgrenzung steigert eindeutig die Attraktivität dieser Leute.